Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Aufnahme läuft. Dankeschön. Dann begrüße ich euch alle zur Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit. Wir starten nun mit leichter Verzögerung um 21.04 Uhr. Heute haben wir den 13.08. Dann beginnen wir mit der Genehmigung der Tagesordnung. Habt ihr euch die soweit angeschaut? Ist die okay für euch? Oder vielmehr, für wen ist sie nicht so in Ordnung? Ich habe sie nicht angeguckt, keine Zeit gehabt. Okay, scheint sonst keine weitere Gegenrede zu sein. Dann sehe ich das so als genehmigt. Dann kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls. Wer hat da irgendwelche Einwände? Auch niemand. Sehr schön. Dann sehe ich das Protokoll somit auch als angenommen an. Dann kommen wir zu den Mitgliederzu- und Abgängen. Möchte sich wer von uns verabschieden oder dürfen wir jemanden neu dazu begrüßen? Darf ich kurz fragen, wer macht denn Protokoll? Ach, Protokoll. Gut, dass du es sagst. Ich sage ja, meine erste Sitzungsleitung. Bitte? Kann ich machen. Fantastisch, danke dir. Und ich erlaube mir, mich von letzter Woche als unentschuldigt entschuldigt umzutragen. Das geht nicht. Na, ist gut. Da war ich halt nur so im Urlaub. Quatsch. Das kannst du ruhig noch anpassen. Das ist mir wurscht. Wir führen ja auch kein Klassenbuch. So, dann kommen wir zum Bericht der Fraktion. Ist eine aus der Fraktion zufällig hier? Nee, nicht. Ich sehe auch keinen. Gut, dann erzähle ich mal, was hier im Patch steht. Ich weiß gerade auch nicht, wer das eingetragen hat. Ich lese einfach mal kurz vor. Zurzeit merkt man innerhalb der Fraktion deutlich die sitzungsfreie Zeit und Sommerpause. Dennoch bereiten wir weiter die Petitionstour vor, die nächste Woche starten soll. Hierfür gibt es voraussichtlich jetzt am Freitag ein entsprechendes Pressegespräch. Verschiedene Abgeordnete haben Busse zur Demo Freiheit statt Angst organisiert, Abfahrtsorte Köln, Düsseldorf, Bochum und Dortmund. Link dazu findet ihr im Pad. Macht auch nochmal fleißig, das ist jetzt von mir, macht auch nochmal fleißig Werbung für, dass wir die Busse auch voll kriegen. Bürger sind da auch herzlich eingeladen. Dann steht hier noch, wir basteln derzeit im Hintergrund an unserem Blog. Unter anderem haben wir die Rubrik Inhalte eingeführt. Links seht ihr auch im Pad. Hier listen wir zu jedem Ausschuss entsprechend Inhalte auf, erläutern unsere Position und werfen mit Argumenten und Erfolgen um uns. Okay, Britta schreibt gerade, Ingo macht das meistens immer und trägt das ein. Dann kommen wir auch schon zu den Teamberichten. Fangen wir an mit dem Team PM-Lektorat. Wer möchte da gerne übernehmen? Nein, ich wollte auf die Fraktion zurück, bitte. Ach so, ja gut, sorry. Macht nichts. Da wir am Montag direkt angesprochen werden, hieß es irgendwo in irgendeiner E-Mail, dass die ÖA die Pressemitteilung macht für die Fraktions freie Petition. Das ist richtig, da kommen wir auch gleich noch zu den PMs dazu. Ende der Woche ist da eine Pressemitteilung geplant. Okay, dann habe ich es nicht zu Ende gelesen, das Vorläufige. Die haben aber auch schon eine eigene PM rausgegeben. Ja, wir werden das seitens des Landesverbandes da halt nochmal unterstützen. Alles klar, ich habe es nicht gelesen, tut mir leid. Ich bin jetzt noch nicht so ganz im Bilde, weil ich habe das Pad anscheinend noch gar nicht. Wo ist das? Einen Moment. Bitteschön. Ja, danke. Gibt es sonst noch weitere Anmerkungen zum Thema Fraktion? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt zu den Teamberichten und da fangen wir jetzt mit dem Team PM-Lektorat an. Wer möchte da übernehmen? Vielleicht Britta, magst du kurz was sagen? Ist immer schwierig, wenn ich das Pad nicht sehen kann. Ich habe jetzt gerade auch gar nicht genau im Kopf, welche PMs wir denn jetzt zuletzt geschrieben hatten. Okay, kein Ding. Dann mache ich das eben. Ich dachte nur, damit nochmal zwischendurch wer anders spricht. Diese Woche hatten wir einmal die PM Wissen ist Macht, auch gegen Totalüberwachung, Start der Vortragsreihe. Und die PM zur Aktion Bergbau, die heute gelaufen ist. Dazu werde ich aber gleich noch was erzählen. Ja, das ist in der vergangenen Woche jetzt so gelaufen. Anstehende PMs sind einmal statt der Vortragsreihe von Melanie, Steuern, Lobbyismus, Korruption. Da ist jetzt schon recht kurzfristig der Start am Donnerstag um 20 Uhr in Bielefeld. Sie wird dann noch einen weiteren Vortrag auf der EUVICON halten und danach die Woche dann in Dortmund. Ein, zwei weitere Termine sind in Planung. Da sollte morgen auf jeden Fall was so rausgehen. Haben wir da einen Text von Melanie irgendwo? Bitte? Haben wir da schon einen Text von Melanie oder irgendjemandem? Nein, Text haben wir noch nicht. Also ich habe auch heute gestern ging die E-Mail rum, gestern Abend, dass der Termin ja zu früh ist und sie so früh mit der Vortragsreihe startet, müssten wir selber dann halt zusammen basteln. Wobei ich Melanie gleich auch noch fragen kann, dass sie dann auf jeden Fall ein Statement schon mal schreibt. Nochmal ganz kurz, worum geht's? Ich war gerade kurz abgelenkt. Melanie startet eine Vortragsreihe zum Thema Steuern, Lobbyismus und Korruption. Beginn ist jetzt am kommenden Donnerstag in Bielefeld, dann ist sie am Wochenende auf der EUVICON und danach die Woche dann in Dortmund und ein, zwei weitere Termine sind da geplant. Also ich kann gerne morgen dazu mal ein Pad aufmachen. Balli, hast du vielleicht Infos, weil Bielefeld und so? Ja, die Örtlichen sind informiert. Wenn was überregional noch gemacht werden soll, wären wir eventuell dran, von der ÖA noch was zu tun. Ja, das wäre total großartig, da sie ja halt eben auch Listenplatz 1 ist, sollten wir das auf jeden Fall nochmal ein bisschen befeuern seitens der AGÖA. Das wäre total klasse, wenn du dich da morgen um einen Text kümmern könntest. Ja, ich kann den Text besorgen, den ich jetzt gerade habe, also den ich noch nicht habe. Aber auf jeden Fall muss da noch was raus, ja. Stehen denn da schon weitere Termine fest zur Vortragsreihe oder nur jetzt der Starttermin? Nee, also EUVICON steht schon fest, auch Uhrzeit, wann sie dran ist, am Sonntag um 14:45 Uhr ist der Start ihres Slots und danach die Woche dann, müsste ich jetzt nachgucken, habe ich jetzt gerade nicht auswendig auf dem Schirm, steht auf jeden Fall der Termin in Dortmund. Also und sonst spreche ich gleich mit nochmal darüber. Mir wäre es allerdings lieb, wenn das jemand anders von euch übernehmen würde, die PM zu schreiben. Ja, aber mit nix geht das nicht. Also irgendwie, wenn es keine Wiki-Seite gibt oder ein Pad oder sonst, also irgendwie braucht man ja Infos. Ja, sie macht doch lokal auch, glaube ich, was. Wenn du uns einfach sonst die PM dann rüberschicken würdest, dann können wir auf der Grundlage dann die für die Landes-PM dann auswusten. Gut. Ich würde es dann auch übernehmen für Paderborn, denn das ist ja eigentlich interessant. Und wir sollten da an einem Strang ziehen. Wenn ich das in Paderborn an die Presse gebe, kann das gut sein, dass Paderborn dann nach Bielefeld fahren. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ja, okay, ich kümmere mich gleich. Das ist super, vielen lieben Dank. So, dann kommen wir zum nächsten PM-Wunsch meinerseits auch ein Stück weit. Das ist die Bustour. Da würde ich gerne noch was raushauen, da doch jetzt auch auf den nächsten Termin einige MDLer und Listenkandidaten da sein werden. Da sollten wir nochmal so eine Erinnerungs-PM zu rausschicken. Würde ich ganz gerne ich komme mit den Tagen ganz durcheinander, bis Donnerstag, also bis Donnerstagabend irgendwann raushauen wollen. Da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen einhaken. Ich sehe da bei so einer PM jetzt nicht so wirklich den Nachrichtenwert. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir vielleicht einmal die Woche eine PM schicken mit Terminankündigungen. In so einem Umfang finde ich das super, sowas auch dann bekannt zu geben. Aber jetzt speziell für die Bustouren, weil da jetzt ein paar MDLs vielleicht auch da sind, eine PM rauszuschicken, da sehe ich null Nachrichtenwert und sehe ich auch nicht viel Sinn drin, ehrlich gesagt. Es ist auch so, dass die ganzen Kreise, wo das stattfindet, jeweils eigene PMs machen und bisher auch über fast jeden oder sogar jeden Bustermin sowohl Ankündigungen wie auch Artikel erschienen sind. Und vom Creon Bayer habe ich gehört, dass eben im Landtagspressespiegel jetzt täglich Artikel drin sind, sodass also auch die anderen Fraktionen merken, dass die Piraten da was haben, was eben irgendwie auch jeden Tag irgendwie Erwähnung findet. Ah, okay, super. Ja, ich dachte nur, weil ich halt auch so das Gefühl hatte, dass es ein bisschen untergegangen ist und ich das eigentlich an sich eine super Aktion finde und den Bus toll finde. Aber gut, ich gebe mich euren Argumenten geschlagen. Nee, das genaue Gegenteil, das läuft also pressemäßig absolut super und es waren auch bei den Busterminen sehr oft auch gerade Lokalradio oder solche Leute vor Ort, die dann auch darüber wieder gesendet haben und der ist halt tatsächlich ein Hingucker und es gibt eben sogar spontane Geschichten, weil wir ja immer relativ zentral auch in den Städten sind und die Redaktionen in der Regel auch irgendwo um die Ecken sind. Spätestens nach 2 Stunden kommt dann irgendeiner aus der Redaktion und will da auch mal gucken, was ist da los, wer ist da und so weiter. Also das läuft mehr oder weniger von selbst, weil auch die Kreise vor Ort eben da aktiv sind. Würde ich aber trotzdem gerne noch was zu sagen zur Bustour, wenn ihr gleich fertig seid. Wir könnten auf jeden Fall das nochmal in die Social Medias ein bisschen mehr bringen. Jetzt nicht unbedingt die Vorankündigungen. Die Vorankündigungen sind schön und gut, aber wichtig wäre mir einfach mal ein paar Fotos, dass wir öfter mal ein Foto auf Facebook und Google Plus stellen. Einfach mal ein bisschen oder vielleicht auch mal ein kleines Video nochmal über den YouTube-Account zu schicken, wo der Bus ein bisschen vorgestellt wird oder so. Das wäre mal cool. Das wäre gut und du kannst aber auf jeden Fall dich immer bedienen, weil mit Hashtag Piratenbus erscheinen jeden Tag bei über Twitter auch Bilder, die man dann auch da einfach verlinken kann oder reinnehmen kann. Ja, das das mit ist dem gut. Video. Ich gehe da mal dran. Das mit dem Video finde ich auch eine super Sache. Da bin ich auch schon mal darauf hingewiesen worden, dass es schön wäre, wenn es da so einen Zusammenschnitt gäbe. Ist da was in Planung oder gibt es da vielleicht bereits was, was ich verpasst habe? Es gab doch, glaube ich, ein Video, nur da gab es dann irgendwelche Copyright-Fragen wieder mit der Musik, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist aber neu geschnitten und ist auch, glaube ich, auf der Piratenbus-Seite drauf. Das ist allerdings von der CSD-Geschichte und wir müssen sicherlich jetzt noch eins machen, was die Atmosphäre bei Infoständen, Kundgebungen und da denke ich, müssten wir gucken, ob wir morgen was hinkriegen in Erkelenz und Heinsberg. Ja, sowas fände ich ganz cool. Und dann fände ich es auch super, wenn wir das dann dementsprechend nochmal ein bisschen raushauen könnten über die Social Media Kanäle. Das Problem wird sein, wir haben morgen in Erklenz und Heinsberg wahrscheinlich, so wie ich das jetzt gesehen habe, keinen vom Krähennest da. Und mir würde jetzt keiner spontan einfallen, der da auch so vom Equipment her ein halbwegs vernünftiges Video zustande bringen könnte. Wen habt ihr denn gefragt? Ich hatte Bernd angesprochen, der kann aber ja nicht, der ist ja momentan irgendwie etwas kränklich und der hat ja irgendwas im Bein oder so, keine Ahnung. Und er hatte aber auch mal alle anderen angetwittert, aber das sieht da alles teilweise Arbeit oder sonst irgendwelche Verhinderungen. Wenn ich mal kurz fragen darf, geht es euch vor allem darum, dass ein Video aufgezeichnet wird? Ja, wir wollen vor allem ein Video von der Demo und von den Rednern haben. Ja, und sonst geht es bei der Bustour an sich, da käme dann aber vielleicht auch noch ein anderer Termin in Frage, so die allgemeine Vorstellung mal des Bus und wie der so auf Infoständen und Kundgebungen und so weiter halt eben arbeitet. Könnten wir dann damit verbinden? Also ich will darauf hinaus, Equipment braucht man dafür nicht so besonderes. Wenn man dann tolles Equipment hat, ist das gut. Wenn man eine einfache Kamera hat, hilft das auch. Und wenn es daran scheitert, dann packe ich eine Kamera ein, UPS schickst du dir zu und die Kamera draufhalten. Das ist jetzt nicht so ein Kunststück. Und da gilt ja auch nicht, dass es die Top-Qualität sein muss. Es ist immer besser, als immer gar nichts haben. Ja, das stimmt natürlich. Jo, also heute war ja der Bus in Köln. Ich könnte zum Thema Bus und Termin und Einsatzplan jetzt auch noch ein bisschen was sagen, weil da noch eine Aktion zugekommen ist. Zum Beispiel sammeln wir derzeit Unterschriften. Ja, was heißt Unterschriften? Wir sammeln keine Unterschriften, sondern wir suchen Leute, die dem Verfassungsschutz schreiben, dass sie die Daten, die rausgegeben werden bzw. gespeichert sind, dass man die selber auch bekommt. Also das heißt, dass ich. Andi, kann ich dich mal gerade kurz unterbrechen? Da lass uns später zu kommen, wenn die Kreise uns von ihren Terminen und Ideen erzählen sollen. Ja, weil das auch zum Thema Bus hier gehört. Wobei ich jetzt auch Bilder hochlade Ja, vom nein, hier heutigen geht's Tag. jetzt um eine PM für den Bus, das wir jetzt gerade besprochen haben und nicht um weitere Veranstaltungen in dem Zusammenhang. Da kommen wir später zu, okay? Ja, wobei das ja wohl mit Sicherheit dazugehört, wenn der Bus am 26. wieder in Köln ist. Ja, 26. ist noch weit hin. Da gilt es jetzt erstmal für die nächste kommende Woche bis Dienstag. Nun gut, dann halte ich mich da zurück. Bis gleich, wir kommen gleich wieder dazu. So, einen Moment. Genau, und dann haben wir noch die Pressemitteilung zur Petitionstour. Die sollte bis Freitag raus sein. Ich warte da derzeit noch auf alle kompletten Informationen von Ines. Öffentlich auf einer Homepage ist irgendwie wohl nichts veröffentlicht. Gab es da schon eine Einladung, eine öffentliche? Die Kreise sind, also das hat alles komplett Ines übernommen, das kann ich dir gar nicht so sagen, aber ich weiß, dass die Kreise involviert sind, da auch Pressemitteilungen wohl schon rausgeschickt haben, Plakate aufgehangen haben, Flyer sind teilweise gerade in Lieferungen oder schon ausgeliefert. Das ist so der Stand, ich weiß. Okay. Habe ich nichts von mitbekommen. Okay. Sonst noch jemand irgendwas davon mitbekommen? Ja, ich in Münster schon, also da die auch nach Münster kommen. Sind denn in der Fraktions-PM keine Informationen irgendwie verlinkt oder so? Hast du dazu vielleicht mal reingeschaut? Ich habe die Fraktions-PM ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich suche die mal eben gerade. Das ist super. Wollte ich gerade sagen, die müsste ja eigentlich auf der Fraktionsseite zu finden sein. Ja, da stehen noch die Termine, alles drin. Ach ja, super. Klasse. Warum hat Ines mir den Link der gerade nicht geschickt? Na gut. Gut, dann haben wir da ja nochmal Grundlage, dass wir da dann zu Freitag dann eine PM nochmal rausschicken können. Dann kommen wir zum Social Media Team. Wer mag denn da berichten? Oder hat noch irgendwer was zum Thema PMs? Man kann dich nicht hören, Ricardo. Man kann dich immer noch nicht hören. Und Paki kommt später, schreibt da gerade im Pad. Danke. Also ich weiß nichts Konkretes zum Social Media Team. Ich will einfach nur noch kurz hier auch sagen, ich bin im Moment leider netztechnisch massiv eingeschränkt, deswegen kommt von mir Social Media mäßig im Moment leider so gut wie gar nichts. Ich kann kaum eine Seite oder so aufrufen. Ich bin froh, dass es mit dem Mumble gerade überhaupt klappt. Ich hoffe aber, dass sich das bis Ende der Woche dann endlich mal erledigt hat. So viel zum Thema Schnellstart Internet, da warte ich jetzt seit 2,5 Wochen drauf. Oh je. Ja, ich habe jetzt auch seit kurzem Zugang zum Twitter-Account. Hab da wohl auch schon mal was rausgehauen, aber mir fehlt zwischendurch echt die Zeit. Also zwischendurch kann ich mal was schreiben, aber ich kann es nicht dauerbefeuern. Ja, Thema Twitter-Account. Was ist mit dem Leuchtfeuerfunk? Zu was gehört das jetzt eigentlich? Leuchtfeuerfunk ist im Moment ruhend gelegt, da der Harry momentan ganz viel die Kreativen unterstützt. Nee, ist es eben nicht, weil den Leuchtfeuerfunk, den habe ich übernommen. Ach so, ja, die wusste ich bis dato noch gar nicht. Cool. Der Leuchtfeuerfunk ist ein piratiges Mandat. Also wenn du den Account dazu hast, benutze ihn für das, wofür du es für richtig hältst. Der Harry hat es bis jetzt benutzt, um Landesvorstands- oder Buchvorsitzungen zu begleiten, twitternd, und da zu schreiben, was es Aktuelles gibt. Es ist jetzt aber nicht so, dass der Leuchtfeuerfunk jetzt speziell zur AGÜA gehört oder zum Social Media Team oder so gehört. Das ist halt das mit dem piratigen Mandat. Ah ja, also der Leuchtfeuerfunk macht, wie es vorher vom Harry so gemacht worden ist, im Moment den Landesvorstand weiter. Das heißt, ich twitter das, was an Anträgen angenommen oder abgelehnt worden ist. War auch letzten Freitag mit beim Wahlkampfthema mit dabei, habe das genauso begleitet. Wäre natürlich schön, weil auch meine Zeit ab und an mal ein bisschen begrenzt ist. Ich könnte das jetzt nicht großartig erweitern, wenn da andere Leute der Meinung sind, sie möchten andere Sachen begleiten. Der Account ist bei mir und die Landesvorstandssitzung werde ich auch weiterhin machen und wahrscheinlich auch freitags diese Wahlkampf von der Berti-Sache weiter begleiten. Mehr kann ich jetzt dazu dann auch nicht sagen, aber wenn das AGÖA sowieso eigentlich nicht ist, ja, dann hat das hier ja auch eigentlich nichts zu suchen. Ja, vielleicht findet sich ja hier jemand, der Lust hat, dich da zu unterstützen, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht konkret der AGÖA zugeordnet oder so. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, wer den Account hat und dass da Mithilfe gewünscht ist. Ich habe es auch ins Protokoll geschrieben, also vielleicht meldet sich ja jemand, der da Lust hat. Genau. Ja, danke für die Info. Ansonsten Social Media, ja, als Google Plus läuft weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das momentan bei Facebook läuft. Meistens, also viele Sachen, die ich von der Bundesseite übernehme und natürlich auch die von der Fraktion. Und natürlich den Wahlkampfblog, der ja nicht mehr ganz so aktiv ist, wie er es in den ersten Wochen war, aber immerhin noch so 2-3 Mal die Woche was Neues bringt. Ja, super, vielen Dank. Ja, ich habe da wirklich echt nochmal die Bitte an euch, die Leute auch, die Zugänge haben und in dem Team mit drin sind, da echt nochmal unsere Accounts ein bisschen aktiver zu nutzen, insbesondere Twitter und Facebook. Okay, ich sehe gerade eine Frage von einem Ricardo. Das ist die natürlich die Deadline für uns, also wann wir die Pressemitteilung rausschicken. Ist damit deine Frage beantwortet? Okay, da jetzt auch nichts weiter kommt, auch schriftlich nicht, gehe ich mal davon aus. So, dann kommen wir... Genau, also bis wann die spätestens raus muss, richtig, genau. So, dann kommen wir zum Thema Website. Wer kann dazu was erzählen? Der Martin ist, glaube ich, gerade nicht da und Paki ja leider auch nicht. Also das sind am ehesten so die Leute, die was zu sagen können. Vielleicht kommt Martin ja später nochmal rein oder wenn Paki vielleicht gleich noch was sagen kann. Okay, dann schieben wir den Punkt einfach, danke. So, dann das Thema Wiki-Seite. Mag da wer was zu sagen? Habe ich gerade eingetragen. Und zwar, wir haben doch einen Request-Tracker, ist das richtig? Das ist richtig. Kann das sein, dass der auf unserer Wiki-Seite überhaupt nicht verlinkt ist? Ich fand den nicht. Wie verlinkt ist? Also meinst du jetzt die E-Mail-Adresse oder was meinst du? Ja, genau. Also wenn du Fragen oder Bitten an die AGÖA hast, schick deine E-Mail hier und dahin. Oh, ist das so? Verdammt. Ist doch super, dann fragen Sie was. Wir haben einen als AGÖA. Ja, presse@partei-nrw.de ist das. Genau. Okay, wenn Captain Leto das jetzt ins Pad kriegt, kriege ich das morgen ins Wiki. Genau, also nochmal presse@piratenpartei-nrw.de. Fantastisch. Dann kommen wir zum Team Krähennest. Wer mag da denn was zu erzählen? Der Extra-Tobi mag das doch bestimmt tun. Ich würde das tatsächlich sofort machen, wenn ich wirklich im Bilde wäre. Da ich aber jetzt 3 Tage erstmal out of order war und davor auch nicht ganz so viel mitgekriegt habe, kann ich das nicht tun, Baku. Also der Extra-Tobi fährt ja auf die Euvicon, das weiß ich. Ach ja, das kann ich berichten. Ja, das stimmt. Ich fahre zur Euvicon. Ich hatte es fast vergessen. Samstag und Sonntag. Und versuche möglichst viel Podcast und Bericht mitzuziehen. Und da darf ich schon direkt ankündigen, dass ich die Melanie verhaften werde. Sehr schön. Bist du denn dann vielleicht auch da, um Melanies Vortrag dann an dem Sonntag da zu filmen oder so? Das könnte ich dann tun. Ja, das wäre super. Das wäre gut, ja. Ich schreibe es gerade rein, ich wollte eigentlich am Sonntag den Markus Kumper aufnehmen, da war ja quasi Start der Vortragsreihe in Düsseldorf, aber er wollte das nicht, er hat aber gesagt, er würde dann gerne einen Podcast machen zu der Geschichte. Da wäre jetzt noch meine Frage auch an Sasa, ob wir den vielleicht zu dritt machen, den Podcast? Ja, können wir gerne machen. Okay, dann kriegt ihr beide von mir morgen eine Mail. Wunderbärchen. Wo wir gerade noch dabei sind, gut, bei Markus weiß ich, dass er nicht unbedingt so gerne vor die Kamera will, aber es wäre schon schön, wenn wir die beiden anderen Termine noch auf Videoband kriegen, also die beiden anderen Vorträge auf Video kriegen würden. Am 21. und 28. wären wir ja zum Beispiel auch in Bochum. Gäbe es da eine Möglichkeit, dass da einer aufnimmt? Entschuldigung, was ist da in Bochum? Die anderen beiden Vorträge, also Markus Kumper wird jetzt am 14., sprich morgen in Bochum sein und seinen Vortrag zur Geschichte der Geheimdienste halten. Ich bin nächste Woche Mittwoch da und werde was zu gesellschaftspolitischen Aspekten der aktuellen Skandale sagen. Und danach die Woche wird Jens Seipenbusch zum Thema digitale Selbstverteidigung da sein. Und das wäre ganz schön, wenn wir das noch auf Band hätten vielleicht. Danke. Wenn ich den Markus richtig verstanden habe, möchte er die Vorträge, weil er die sehr ins Unreine spricht, nicht unbedingt im Krähennest haben. Man könnte natürlich die anderen beiden aufnehmen, aber ja, ich wäre jetzt da nicht in Bochum verfügbar. Ich weiß nicht, ob sonst noch ein Krähennestler da ist, sonst könnten wir es nochmal über die Liste schicken. Ja, der Bernd Pirat ist da in Bochum. Wenn er was am Bein hat, ist er wahrscheinlich bei den Vorträgen trotzdem da und kann aufnehmen. Ja, das denke ich auch fast. Also er ist auch Mitorganisator für Bochum, deswegen gehe ich auch fast davon aus, dass er dann da sein wird und aufnehmen kann. Wer? Bernd Pirat. Danke. Gerne. Gut, gibt es sonst noch was zum Krähennest? Das sieht nicht so aus. Dann kommen wir zum Nebelhorn-Piratenradio. Das macht doch der Wutz sonst, ne? Aber der ist ja nicht da. Nee, Wutz ist unterwegs. Ich habe den eben angerufen. Der wird frühestens in einer Stunde, anderthalb zu Hause sein, um mammeln zu können. Okay, dann gehen wir mal weiter. Dann kommen wir zum Thema Kompass. Der Volker ist heute auch nicht da. Kann da sonst wer was zu sagen? Dann lese ich auch einfach mal hier vor, was der Volker ins Bett geschrieben hat. Regulärer Kompass 2013.3, NRW-Bestellmenge ca. 20.000, fast fertig. PDF nach erster Korrektur schon sehr dicht am Endprodukt. Links seht ihr im Pad. NSA-Kompass 8-Seiter, NRW-Bestellmenge ca. 100.000, ist im Layout. Ein erstes PDF wird bald kommen. Wir möchten beides jetzt schnellstmöglich fertigstellen, dann drucken. Uns fehlt dazu noch die finale Bestellung von NRW, die neuen Lager-Lieferadressen sowie weitere Bestellungen von anderen LVs. Bestellung ging an Michael Balke via E-Mail, seht ihr dort auch, und Kontaktdaten. Der Kompass 2013-4, Erscheinungstermin November, wird eine Sozialausgabe. Wer Beiträge einreichen möchte, kann das gerne tun. Kontakt steht auch im Pad und das war's zum Thema Kompass. Da sehe ich jetzt gerade im Mumble-Chat, da gibt es im Pet-Chat wiederum eine Frage, werden die PMs von der AGÖA auch an die örtlichen Redaktionen oder sind die in eurem Verteiler schon drin? Nein, die örtlichen Lokalredaktionen sind nicht bei uns im Verteiler. Wir bespielen ausschließlich Landespresse beziehungsweise in Teilen auch Bundespresse. Das müssen die Pressepiraten vor Ort machen. Dafür können aber gerne, wenn es so Sachen sind wie jetzt von der Vortragsreihe oder so beispielsweise, können gerne die Landesverbands-PMs genommen werden und einfach nur umgeschrieben werden. Oder für die Krypto-Partys haben wir ja eine Vorlage geschrieben, wo einfach nur die Randdaten eingetragen werden müssen, damit einfach die Arbeit ein bisschen leichter gemacht werden kann. Wenn lokal aber was ist, muss das bitte auch nochmal über die lokalen Presseverteiler dann der jeweiligen Städte oder KVs oder so rausgeschickt werden. Genau. So, dann kommen wir zum Team Monitoring Terminscouting. Möchte da wer was zu sagen? Ja, vielleicht Vaku erstmal zu dem Ergebnis des Termin-Mumble, weil da war ich nicht dabei und dann hätte ich noch was danach dann. Ja, ich bin gerade auch dabei, das reinzuschreiben ins Pad. Also wir hatten ja diesen Termin und da ging es also im Prinzip darum, und Yoshi, der will das ja auch oder kann das einrichten und will das dann auch promoten, dass man den Berti-Kalender, den wir auf jeden Fall jetzt bis zur Wahl alle nutzen sollten und alles eintragen sollten, irgendwie verlinken kann mit einem privat genutzten Google-Kalender. Sasa, korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Und der Es geht hauptsächlich um eine Schnittstelle, um überhaupt mit einem Android-Mobilgerät halt darauf zugreifen zu können. Das ist aber noch in Arbeit, funktioniert derzeit noch nicht. Nur kurz zur Ergänzung. Okay, aber geplant ist eigentlich, dass das dann funktioniert und der Yoshi Bär auch da nochmal irgendwie ein How-To zuschreibt, was wir dann vielleicht nochmal überlesen, ob man das auch so verstehen kann und dann auch verbreiten sollten. Ja, da kann ich mal kurz was zu sagen. Also es funktioniert ansatzweise schon. Das Problem ist, die Benennung der Termine ist sehr dumm, weil es den direkten Wiki-Link benutzt. Ich kann euch das irgendwann mal zeigen, wie das aussieht. Man kann es benutzen, ja. Es ist aber gewöhnungsbedürftig. Es funktioniert, ja. Ich habe es also schon teilweise hingekriegt, nicht beim Berti-Kalender, sondern beim lokalen Kalender, den ich hier benutze. Es kann sein, dass ich aber nächste Woche weiter bin, das weiß ich noch nicht. Ja, beim Berti-Kalender zeigt er mir immer Sync-Fehler an, also es funktioniert nicht. Ja, ist in Arbeit, kriegst du, du musst jedes Mal neu den Link einfügen, wenn ich was verändert habe und nächste Woche sollte spätestens laufen. Das ist noch ein Fehler. Warte mal, das ist noch eine Variable, die das Ende der Zeit angibt und die darf nicht doppelt vorkommen, sonst frisst das Wiki die nicht. Okay, dann gib einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Vielen Dank dir erstmal. Gut, und ich habe noch die Ergänzung zu dem Thema Termine generell. Da ist es so, dass die diversen Kalender, die auch auf der Berti-Seite verlinkt sind, noch nicht mal dasselbe wiedergeben, weil irgendwie da die Übernahme der Daten nicht eindeutig funktioniert. Und es ist eben so, dass das Eintragen in diese Wiki-Formulare zum Teil wirklich sehr aufwendig ist. Ich habe letztens mal 4 oder 5 Termine in die diversen Formulare eingetragen und war da insgesamt 4 Stunden mit zugange, und das ist natürlich zum Davonlaufen vom Aufwand, den man da macht. Und wenn du an irgendeiner Stelle was falsch eingegeben hast, dann fängst du sozusagen wieder von vorne an. Und dann ist es auch so, dass eben halt zum Beispiel bei dieser Berti-Info-Mail, die jetzt am Sonntagabend ja dann über die Mailing-Kanäle gekommen ist, für die Zeit vom 10. bis 16. gerade mal 8 Termine eingetragen waren, und die sind eben auch nur einfach mit Drag and Drop eben aus den beiden auf der Hauptseite verlinkten Kalendern rausgenommen worden, und dementsprechend ist natürlich die Motivationskraft, wenn wir eben bei 53 KVs und noch übergeordneten Aktionen gerade mal 8 Termine in 7 Tagen hinkriegen, macht eher so den Eindruck, es machen ja eigentlich alle nichts, also wieso brauchen wir was zu machen, dann sollen halt die Blöden, die sozusagen übermotiviert sind, was tun, und wir legen uns wieder hin. Ne? Und es laufen natürlich viele Sachen, die nirgendwo eingetragen sind, von denen man hier und da und dort dann hört. Ne? Und da haben wir ein absolutes Defizit, wo ich aber auch im Moment kaum irgendwie eine Chance sehe, wie wir das sinnvoll lösen können. Da würde ich gerne was zu sagen, weil, Harald, ich finde, das ist eigentlich nicht deine Aufgabe, die diversen Bustermine in Berti-Kalender einzutragen. Das sollen die Leute machen, die den Bus dann auch vor Ort haben. Es ist auch nicht Aufgabe der Berti-Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, in die Termine einzutragen, sondern wenn ich als KV oder als Crew oder als sonst was einen Termin habe, sollte ich den da eintragen. Also da ist vielleicht nochmal irgendwie eine Rundmail zu machen oder so, keine Ahnung, von der Berti, von uns, ist eigentlich auch wurscht, aber es wäre, denke ich, schon wichtig, dass jeder weiß, dass er jeden verdammten Termin da eintragen muss. Und man muss nur ein Häkchen machen und dann kommt er auch auf der NRW-Seite, sprich, man hat das mit dieser Haftpflichtversicherung auch geklärt. Ja, das sehe ich auch so, aber das Problem ist, es gibt eben einige KVs, die machen das regelmäßig und sind da auch sozusagen fit drin. Andere KVs gibt es irgendwie einen, der das macht, genauso wie es einen gibt, der in der Lage ist, Modellierballons zu Schwertern zu tun. Und wenn der durch Zufall nicht da ist, in Urlaub, keine Zeit, keine Lust und was auch immer, dann stehen alle anderen da und zucken mit den Schultern und sagen, habe ich noch nie gemacht, mache ich auch nicht. Das ist sehr traurig. Ja gut, wir werden da wahrscheinlich eher nicht alle zu kriegen, aber mag sich denn da vielleicht wer darum kümmern, da nochmal so eine Infomail rumzuschicken? Ja, sollen wir das als AGÖA machen? Entschuldigung, darf ich mich unterbrechen? War da nicht jetzt letzte Woche auch noch eine Mail zu rund gegangen? Hatte ich mich da nicht gerade irgendwie? Ich glaube, die Berti schickt das laufend irgendwie. Und wir haben auch nochmal, glaube ich, gesagt, irgendwann bitte hier und da eintragen, ist wichtig. Ich glaube einfach, das Problem ist an vielen Stellen. Ich höre die Britta jetzt nicht, und ihr? Ihr? Nee, ich bin gerade weg. Entschuldigung, ich glaube, ich habe den Knopf nicht mehr richtig gedrückt. Ich glaube, ich bin im Moment nicht die Einzige, die eine Riesenflut an Mails täglich bekommt. Und ich glaube, da wird schnell einfach mal eine Mail weggeklickt, die aber irgendwie eigentlich wichtige Informationen hätte. Sasa, geht das nicht vielleicht, dass im Rahmen von einer Landesvorstandssitzung, wo ja echt immer viele Leute da sind, dann nochmal darauf hingewiesen wird, auch nochmal mit Bezug auf die Haftpflichtversicherung, dass das einfach nochmal angesprochen wird? Ja, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Ich mache mir eine Notiz. Danke sehr. So, gerne. Ich schaue jetzt nochmal kurz rein mit den Kalendern. Also, wenn ihr irgendwas wegen der Anwenderfreundlichkeit habt oder wenn ihr es irgendwo hakt, immer eine Mail an mich. Ich baue also da ständig dran. Und es ist also alles variabel, was ihr haben wollt. Ne? Ihr könnt euch, also es hängt eigentlich nur an eurer Fantasie, was wollt ihr? Und den Rest kriege ich meistens hin. Ja, aber man muss echt kein Wiki-Profi sein. Man muss ja nur angemeldet sein und dann geht man auf den Kalender und dann gibt's da das Formular. Da muss man nicht Wiki vorkönnen. Also ich weiß nicht, wo es da hakt. Ja, ich glaube auch in Teilen auch einfach an der Zeit oder sonst was. Also mit vielen, mit denen ich momentan spreche, die sind einfach völlig dicht mit Arbeit und andere fühlen sich dann wiederum nicht verantwortlich. Also ich kann von mir aus sagen, dass ich manchmal nach 10 Minuten auch gar nicht mehr weiß und habe den nächsten Termin schon im Hinterkopf und dann vergisst man es ganz einfach manchmal. Das ist einfach so. Ja gut, da gehen wir einfach nochmal das Ganze weiter und geben da alle unser Bestmöglichstes und ich werde das dann nochmal in der Vorstandssitzung in der nächsten ansprechen. Gut, dann da habe ich noch eine Sache dazu. Eine Sache, die ich ganz wichtig finde. Wir haben es bis jetzt leider immer noch nicht geschafft. Mir fehlt da auch echt leider die Zeit zu. Einmal die Woche, die schon gerade angesprochene Termine, Terminankündigungsmail an die Presse, an unseren Presseverteiler rauszuhauen. Ich fände es total klasse, wenn sich da heute einer findet, der sich dafür verantwortlich fühlt und das einmal die Woche übernehmen kann. Moment, Terminankündigungsmail an wen, was? An die Presse, also wo halt für die kommende Woche alle Termine, relevanten Termine, alle Termine im Moment, außer jetzt, natürlich nicht jeder Infostand, das jetzt nicht, aber was jetzt mit irgendeiner Aktion verbunden ist, in NRW sammelt und dass das dann einmal die Woche an die Presse rausgeht. Kann ich machen. Ich würde das dann jeweils mittwochs machen und als Pad über die Mailingliste schicken, damit ihr drüber guckt und ergänzt und Sprache und Rechtschreibung, naja, halt, so, wenn es eine PM werden soll, kann ich es ja nicht alleine machen. Aber das würde ich hinkriegen, jeden Mittwoch nach der Sitzung, wo wir die Termine auch klar haben. Oh, das ist fantastisch. Das ist ganz großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Kein Ding. Das ist toll. Und was sagtest du, Leonie? Das war gerade Vaku, oder, das Angebot? Jupp. Ja, okay. Ich könnte dich knutschen. Können wir dann sogar schon morgen mit der ersten da rechnen? Selbstverfreilich. Ach, ich bin so begeistert. Wunderbar. Die Termine, ich habe nämlich mit Solzen letzte Woche gesprochen. Ich trage nämlich die Termine, die von uns hier sind, beziehungsweise in unserem Patch stehen, auch in den Berti-Kalender ein. Ja, ich würde die Termine hier von unserem Pad nehmen, ich würde den Berti-Kalender gucken und alles zusammensuchen, was ich finde. Aber natürlich sollten alle in der AGÖA drüber gucken, denn das mit dem Schwarm funktioniert. Genau, das ist total super, perfekt. Dann schickst dann einfach so weit rum, wenn du es fertig hast und dann schauen wir nach Möglichkeit alle nochmal rein und dann können wir das jetzt wirklich einmal die Woche dann rausschicken. Jupp. Und das Ding werde ich dann nämlich auch gleich dazu nutzen, um es über die NRW-Info zu hauen, weil da fließt mir auch im Moment ein bisschen wenig Information, wo denn unsere Kandidaten so rumschwirren. Aber das kann man dann ja gleich copy and pasten. So, dann kommen wir zum Team Orga, Team Termincontrolling. Ich glaube, dazu kann ich auch gleich was sagen. Mir fehlt die Zeit im Moment, da die Dinge reinzuhauen. Es wäre aber super, wenn ihr nochmal ins Pad reinschauen könntet und euch den Link zum Newsartikel tagesaktuell immer parat halten könntet und jedes Mal, wenn euch Berichterstattung über die Piraten über den Weg läuft oder irgendwelche aktuellen Ereignisse, die für uns wichtig sind, die wir auf dem Schirm haben sollten, irgendwelche Aktionen, bitte alles einfach da reinhauen und das Datum von dem aktuellen Tag drüber schreiben und dann darunter die dementsprechenden Artikel, TV-Berichte, Podcasts, also jetzt nicht unsere eigenen Podcasts, sondern die eventuell andere auch machen, Radioaufnahmen und so weiter. Möchte da sonst noch wer ergänzen? Ich weiß jetzt nicht, ob das so dahin gehört, aber heute kam von den Neussern eine Infomail. Ja, die Merkel sei ja dann und da in Neuss und da müssen wir doch was machen. Woraufhin die Düsseldorfer dann auch mal nachgeschaut haben. Die Merkel ist natürlich auch irgendwann in Düsseldorf. Solche Kundgebungsgeschichten von anderen Parteien sind ja für uns jetzt auch nicht so ganz unwichtig. Sammeln wir das irgendwo? Also ich habe gehört, die zentrale Sache wird ja von uns, glaube ich, in Recklinghausen am 23.08. laufen, der Thomas Weyers und die Melanie organisieren das, weil das ja ihr Kreis auch ist. Ja, da soll auf jeden Fall was Größeres stattfinden. An der 23. ist sie auch unter anderem noch in Münster. Das wird aber in Recklinghausen eine Sache sein, die wir dann auch weiter bespielen sollten und da personell den Fokus drauf legen sollten. Ich glaube, mehr kriegen wir da sonst auch nicht gestemmt. Also das war gerade heute Abend bei uns am Stammtisch Thema. Okay. Mit welchem Ergebnis? Wir orientieren uns daran, was die Hauptreinige Stellen machen. Entweder was Stellen selbst. Du kommst ganz abstrakt an. Ja, kann ich nichts machen. Ich bin mobil unterwegs. Ich versuch's anders, glaube ich. Okay, im Moment verstehen wir dich kaum. Genau, wo sammeln wir Aktionen? Das ist Sache der Wahlkampfkoordination. Findet man dort auch Wahlkampftermine der anderen Parteien, genau. Das, schön. Oh, ich bin heute echt verwirrt. Sorry, tut mir leid, Leute. Ja? Ja, ich habe gerade gehört, mir hat gerade jemand Bescheid gesagt, dass es da um diese Sachen geht. Ja, wie ich hörte schon, der Petlink sei schon irgendwie eben gepostet worden. Wir wollen das ganze Thema Wahlkampftermine der anderen Parteien und was könnte man da tun? Wir haben ja da auch mal, oder ich habe das Pad mal angelegt und auch mal die anderen. Der Pierre Steinbrück, der wurde auch schon rausgesucht. Der ist ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Ich weiß nicht, wie es bei Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin ist. Wir wollten das auf jeden Fall am Freitag. Im Wahlkampf-Mumble wird das nochmal ein Tagesordnungspunkt sein, dass wir uns, weil da hoffentlich ganz viele kommen und wir da auch nochmal gerne gemeinsam überlegen können, was da jetzt gut zu machen wäre. Es muss ja auch nicht jeder Kreis dasselbe machen, aber vielleicht ein bisschen brainstormen auch mal in Richtung, wollen wir eine Mahnwache machen, wollen wir Transparente machen, manche wollen gerne Infostand ein paar Stunden vorher machen, um das quasi so vorzubereiten, den Termin, wer da kommt und so. Also ich denke, es gibt verschiedene Kreise, haben da verschiedene Ideen, was sie auch gerne alles umsetzen sollen und vielleicht nochmal alle, die da gerne mitwirken wollen und mit überlegen wollen, gerne herzlich eingeladen am Freitag 19 bis 21 Uhr im Mumble. Super, cool, danke für die Info. Gut. Kannst du das Datum nochmal wiederholen, bitte? Für das Mumble, meinst du? Das ist einfach im Wahlkampf-Mumble, da warst du letzte Woche ja auch 19 bis 21 Uhr. Wir machen da einfach einen Tagesordnungspunkt auf, in der Hoffnung, dass ganz viele Kreise kommen und das betrifft ja auch mehrere und man kann ja da gemeinsam überlegen, was man da so veranstalten kann, dachten wir. Alles klar, danke. Könntet ihr vielleicht die Terminliste oder eine Terminliste dann nochmal als offenes Pad oder irgendwo im Wiki oder so unterbringen? Also einfach nur, dass man sieht, wo, was, wann ist, dass die ganzen Aktionen, was wir da machen wollen, jetzt nicht öffentlich im Netz stehen, verstehe ich. Ja, kriegen wir sicher hin. Ist das Pad ist hoffentlich aber öffentlich, oder? Das Passwort geschützt. Ach ja, das hatte ich extra gemacht, damit es nicht getrollt wird. Ich kann aber das hier sagen. Lasst mich kurz. Konkurrenz klein geschrieben, meine ich was. Kann ich das hier mit ins Protokoll schreiben? Ja, ich denke in das Protokoll. Ich wollte jetzt nur nicht, dass da, also ich hoffe, es wird nicht getrollt, aber es wird und immer schön zwischenspeichern, dass man es wieder herstellen kann. Ich sehe es mir nach, es war nur schon so, dass manche Pets ein bisschen getrollt wurden. Deswegen, ich hatte das auch per Mail, das Passwort kommuniziert, so dass die da wirklich mitarbeiten wollen, dann auch wissen, wo sie dann das finden. Ja, kann man ja oft genug speichern und wenn es getrollt wird, macht man halt Neues auf. Genau. Ja, sehr schön. Supi, hat uns noch wer was zu dem Punkt? Ich habe gerade noch eine Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätsche, aber vielleicht wäre es ja auch, also ich erweitere das Pad vielleicht nochmal um Aktionsideen oder so. Man kann ja auch Aktionsideen da auch in dem Pad schon mal sammeln, finde ich. Ja, gerne, auf jeden Fall. Ja, hätte ich noch eine, kann ich gerade anhängen. Wenn jemand Lust hat, sowas zu machen, was ich in Paderborn gemacht habe, Kinder und Jugendliche malen ihre Wünsche auf Piratenwahlplakate, dann würde ich da gerne hinkommen, wenn es nicht zu weit ist. Okay, danke Sami für die Info. Dann beenden wir jetzt mal den Werbeblock. Nein, ich finde es ja super, dass ihr das macht. Machen jetzt aber mal mit der TO dann weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt, Kandidatenbetreuung. Gibt es da noch was Aktuelles? Nö, weil dann würde ich nämlich jetzt auch direkt weiter mit meinem Bericht machen. Da fließt auch immer so ein bisschen die Kandidatenbetreuung mit ein. Ja, ich habe Presseanfragen beantwortet, habe jetzt auch seit, ich glaube, 2-3 Tagen jetzt auch Zugang zu der Presse-Queue im Mühlquest-Tracker. Da ist einiges an Tickets. Ich weiß gerade gar nicht genau, wer da alles Zugriff drauf hat. Ich glaube fast nur Britta und ich, oder? Weißt du das, Britta? Okay, ich glaube, Brittas Verbindung ist gerade nicht so ganz stabil. Ich hatte geschrieben, dass AFK ist. Ah, okay. Habe ich gar nicht gesehen, danke. Gut, werde ich sonst da nochmal unsere entsprechenden Leutchen fragen, wer da Zugang drauf hat. Gäbe es denn eventuell jemanden, der auch Zeit hätte, da Tickets zu bearbeiten, beziehungsweise gegebenenfalls weiterzuleiten an die Wahlkampfkoordination? Drängelt doch alle nicht so. Okay, ich hab's ja schon verstanden. Okay, falls ihr jemanden wissen solltet, der zwischendurch mal ein bisschen Langeweile hat und Lust hätte, Tickets zu bearbeiten, der kann sich gerne an mich wenden. Unterstützung ist da gern gesehen. Dann gab es Interviewanfragen, die sich sowohl aus den Gesprächen mit der Presse, die ich selbst angerufen habe, getroffen habe, oder eben Interviewanfragen, die reingekommen sind, die ich weitergeleitet habe. Kontakt mit den Redaktionen relativ mau im Moment, ist halt Urlaubszeit. Merkt man auch, wenn wir Pressemitteilungen verschicken, wie viele Abwesenheitsnotizen da zurückkommen. Dann gab es heute Sat1 und also Sat1 17:30 NRW und WDR 5 Radio bei der Bergbauauktion in Gelsenkirchen. Das war eine ganz schöne Sache. Ich wollte eigentlich gerade noch die Berichte rausgesucht haben, ob die schon online sind. Werde ich auf jeden Fall dann auch nachtragen. Es war ungefähr so ein 2-minütiger Bericht bei den 17:30 News und auch sowas um den Dreh 2-3 Minuten Bericht bei WDR 5 müsste das gewesen sein. Ich habe ihn selber noch nicht gehört, aber Mel sagte, der wäre ganz gut gewesen, hat sich alles ganz gut angehört. Ja, und das sollten wir dann auch nochmal über die Social-Media-Kanäle dementsprechend verbreiten. Das war's erstmal von dem Bericht meinerseits. Ansonsten habe ich mich mit Mel zwischen nochmal kurz geschlossen, was halt auch so ihre Aktionen jetzt angehen, dass wir da auf dem Laufenden sind. Udo wird übermorgen, ja am Donnerstag, einen Termin mit Center TV und Antenne Düsseldorf in der Berti haben. Also auch ein Fernsehtermin. Ach ja, genau. Der Jens Seitenbusch hatte am Donnerstag eine Live-Sendung bei NRW Vision. Da muss ich auch nochmal gucken, ob die bereits online gestellt ist. Ja, und das war es so erstmal von meinem Bericht. Habt ihr da Fragen zu? Kleine Anmerkung nochmal eben, wenn ich dürfte. Ja, ja, klar. Auf die Presse-Queue haben tatsächlich sehr viele Leute Zugriff. Ich glaube sogar 14. Vielleicht spricht man die nochmal an, was da los ist. Echt? So viele? Boah, krass. Ja, ja. Danke für die Info. Wo jetzt? In der Presse-Queue. Ich dachte, da hätten, weil da irgendwie sich nichts getan hat die ganze Zeit. Oder du hattest einiges gemacht, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass nur wir beide irgendwie Zugriff drauf haben. Und Solskin sagte gerade, da hätten irgendwie 14 Leute drauf Zugriff. Ja, ja, Zugriff haben da wohl ein paar Leute drauf. Aber ich glaube, ich bin die Einzige, die im Moment, also den Request-Tracker meinst du, ne? Yep. Genau, da sind wir im Moment die beiden Einzigen. Also ich habe jetzt seit 2 Tagen Zugriff drauf und da sind wir die, also du hast vorher halt die ganze Zeit gemacht und seit 2 Tagen bin ich halt eben, oder 3, 4 Tagen bin ich halt eben auch mit dran. Oh, das ist schön, dass du auch mit drin bist, weil wie gesagt, das ist bei mir netzmäßig im Moment echt schwierig. Ich kann immer so das Nötigste vielleicht gerade nochmal eben weiterleiten oder so, aber das ist sonst echt blöd. Nee, aber ist leider nicht. Ja, also seit Februar mache ich das, nee, Februar nicht, Quatsch. Egal, seit 7, 8 Wochen mache ich das im Prinzip alleine. Wenn ich hin und wieder Müll sehe, sortiere ich den aus oder Sachen, die da nichts zu suchen haben. Heute habe ich zum Beispiel 2 Dinge aus Krefeld, die Irrläufer waren da aussortiert. Okay. Wo ist es nicht? Super, also wenn ihr da sonst wirklich konkrete Presseanfragen habt oder auch Rückrufwünsche, das ist jetzt auch schon mal vorgefallen, dann könnt ihr mir die auch direkt dann zuweisen, dass ich das dann dementsprechend schnell weiterverarbeiten kann. Marco, was wolltest du gerade noch? Du wolltest mir da auch einen Zugang geben eigentlich? Nee, nicht ich, sondern Daniel ist dann, der muss das machen. Ich kann das nicht. Okay, und vielleicht noch ein paar Leute mehr, die jetzt hier aktiv sind, so wie Captain Leto oder so. Muss der Daniel mal auf die Füße treten? Ja, der hat da bis jetzt keine Anfrage. Dafür muss erstmal eine Anfrage haben, um zu bearbeiten. Der Expert könnte das unter anderem auch. Ich würde gerne erstmal die Info haben wollen, wer da alles einen Zugang hat, weil 14 Leute hat mich doch gerade sehr überrascht. Dass ihr dann halt auch noch dementsprechend zusätzlichen Zugang kriegt. Das also, sind wahrscheinlich überwiegend Leute, die hier gar nicht momentan besonders aktiv sind. Deswegen wäre es halt gut, wenn vielleicht noch ein paar Leute auch einen Zugriff kriegen. Ja, auf jeden Fall. Da wären Britta und ich um Unterstützung sehr dankbar. Sasa, es kommt ein Ticket rein, wer da. Schicken wir mal, wer da im Moment alles Zugriff hat, dann habt ihr den Überblick und könnt da vielleicht nochmal die Leute sammeln und das vielleicht mal ein bisschen neu machen oder auf, wie sagt man das, erneuern. Oh, das ist fantastisch. Vielen lieben Dank. Hier fragte gerade nochmal einer, wie ist denn nochmal das Passwort zum Terminepad? Das scheint wohl nicht ganz zu passen, Solskan. Boah, ich meine, Konkurrenz war es klein geschrieben, aber ich kann es auch nochmal umwandeln. Probiert es nochmal eine? Mach das doch mal öffentlich. Ich glaube, so schlimm ist das nicht. Man kann das doch immer rekonstruieren. Du hast recht, ich mach's, aber es ist öffentlich, aber mit Passwort, aber ich mach einfach das Passwort weg. Du hast recht. So, fertig. Super, danke. So, hat er sonst noch wer Anmerkungen zu oder Fragen? Ticket 86564 ist das Ticket. Also. Ohne Momento. Welches Ticket ist das? Worum geht's da? Das ist die, das ist das Ticket, wo die Leute drinstehen, was ich eben angedeutet hatte, wer da im Moment Zugriff hat, damit ihr das nochmal ein bisschen vielleicht überarbeiten könnt. Ich sage dir das Ticketnummer an, damit ihr das leichter findet. So, das war der einzige Hintergrund, weshalb ich die Ticketnummer in den Raum geschmissen habe. Kannst du das gerade bitte nochmal tun? 86564. Super, danke. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter zu den anstehenden Terminen. Beziehungsweise auch schon warum steht denn jetzt der 11.8. hier drin, Vortragsreihe? Entschuldigung, das war ich, weil ich bin mir nicht sicher, ob das klar ist und wo man das archiviert, dass es da einen Artikel gab zu der Veranstaltung am Sonntag. Ach so, dazu gibt's, das wäre super, wenn du das in das tagesaktuelle News-Artikel-Pad reinpacken könntest, oben bei Thema Monitoring, Termin, Scouting. Jo, mache ich, dann kann man das auch hier gerne wieder löschen. Super, ich danke dir. Dann ist hier nochmal der Hinweis auf die Piratenbus-Infostandtermine. Da gerne nochmal reingucken. Dann ist... Entschuldigung, ja? Piratenbus-Termine, da muss ein Termin zugesetzt werden, der 26. Schreib's ins Wiki. Genau. Wo ins Wiki? Da ist es verlinkt, der Einsatzplan. Da gehört's dann rein. Ach so, naja, gut. Wollte es nur mal angesagt haben, ich hatte ja vorhin schon mal mit dem Thema angefangen. Ist jetzt die Zeit? Dann fang du jetzt gerne an. Ja, wie gesagt, gibt es eine Aktion, dass wir den Verfassungsschutz, mehrere Leute sind wir schon, unsere Daten abfragen wollen. Und das wollen wir nämlich und deswegen der 26. am 26. hier in Köln wieder dorthin fahren und das dort überbringen. Und ich denke mal, da werden wir dann aber wohl dann die Woche davor was weiterhin zu sagen, denke ich mal. Kannst du gerade da irgendwie nochmal ein bisschen, also ihr wollt da einfach eine Anfrage an den Bundesverfassungsschutz stellen, dass die euch die Daten zur Verfügung stellen, die von euch gespeichert wurden? Ja, wir fordern den Verfassungsschutz auf. Okay, sollten wir uns nochmal drüber unterhalten. Könnte doch ganz spannend sein. Das können wir aber außerhalb der Sitzung machen. Dann lass uns mal bitte telefonieren. Ja, können wir gerne machen. Aber René Röderstein sagt ja mit Sicherheit was. Der ist eigentlich der Initiator davon. Ja, sonst ihn dann gegebenenfalls bitten, mich anzurufen. Telefonnummer ist ja allseits bekannt. Aber ich glaube, die lagen ja jetzt nicht nur heute in Köln aus, sondern ich meine, ich habe die auch gestern schon in Leverkusen gesehen, oder? Und am Sonntag in Neuss vielleicht auch schon? Ja, ja, die Sache ist letzte Woche entstanden und es ist in Leverkusen, also seit Leverkusen weiß ich das und Köln war heute und die nächsten Stationen, da werden diese Zettel weiter, also wir wollen richtig einen großen Stapel haben, dem wir dem Verfassungsschutz übergeben können. Ja, das kann wirklich eine schöne, bildstarke Aktion werden. Deswegen soll mich bitte nach Möglichkeit zeitnah anrufen, dass wir darüber mal sprechen können. Ist kein Problem. Also ich werde das jetzt im Hinterkopf behalten, weil das ist jetzt bei mir noch frisch. Super, ich danke dir. Dann haben wir am 14.8., also morgen, die Demo in Erkelenz, Nein zum Überwachungsstaat. Da werden Melanie Udo und Nico Kern reden. Das Ganze beginnt um 18.30 Uhr am Bahnhof Erkelenz. Das sollten wir auch nochmal über die Social-Media-Kanäle bewerben, nach bestmöglichen Kapazitäten. Also, wir sind ja morgen erst in Heinsberg mit dem Piratenbus. Wir haben den da vorhin auch schon mal so hingebracht. Ich habe ja auch den Zugang zur Facebook-Seite. Das heißt, ich werde gucken, dass ich da morgen mal ein, zwei Fotos mache. Das dann auch währenddessen schon mal auf die Facebook-Seite poste. Wir fahren dann abends rüber nach Erkelenz und haben da ab 18.30 Uhr halt Die Demo, die wurde auch heute, wir hatten da gestern nochmal so eine Pressemitteilung zu rausgegeben. Das war dann schon die dritte, die war etwas spontan entstanden, weil uns die Störer von den Plakaten geklaut worden sind, also die speziell auf diese Demo hinwiesen. Und die Presse hat vorher das nicht veröffentlicht, die Pressemitteilungen, aber als dann irgendwelche Sachen geklaut worden waren, das hat die dann interessiert und das ist heute so im Laufe des Nachmittags jetzt bei der Aachener Zeitung schon in die Online-Version gegangen und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mit der gestern oder heute telefoniert, wird das dann auch morgen in der Printausgabe nochmal angekündigt. Ich habe mit WDR und Center TV telefoniert, der WDR meinte, sie werden eventuell bis wahrscheinlich vorbeigucken, die entscheiden das aber morgen im Laufe des Tages, ob sie Zeit haben. Von der Aachener Zeitung wird auch persönlich jemand da sein und Rheinische Post, die haben die Pressemitteilung auf jeden Fall auch bekommen. Ob jetzt jemand da sein wird, weiß ich nicht. Ja, super, klasse. Sollten da dann auch gerade auch so TV-Berichte oder Radioberichte zustande kommen, Link immer her damit, dass wir es über die Social-Media-Kanäle dann nochmal bewerben können oder verbreiten können. Ja, genau. Das war, also telefoniert habe ich mit der Lokalzeit aus Aachen. Das würde ja dann auch online erscheinen, wenn die da wären. Super. Habt ihr cool gemacht, eure eigenen Plakate schäbig zu machen, um richtig gute PM zu kriegen? Wir haben uns so viel Mühe gegeben mit, wir haben extra in auf Tagesleuchtfarbenpapier in DIN A3 noch Störer drucken lassen. Dann hatten wir in der Fußgängerzone auf 8 Plakaten die Störer am Freitagabend aufgehangen und Montagmorgen, von Sonntag auf Montag wurden sie alle abgerissen. Ja, und jetzt habt ihr die Öffentlichkeit. Finde ich cool. Ja. Ich wollte gerade sagen, hat das Ganze wenigstens noch einen positiven Nebeneffekt gehabt. Gebt doch zu, ihr habt das selbst gemacht. Sag ich doch gerade schon. Es sind ja wenigstens, ein paar sind ja wenigstens hängen geblieben, aber es, also, es sind tatsächlich 8 wurden abgerissen. Also ich war es nicht, vielleicht war es irgendeiner ein anderer von uns, aber ich glaube es eher nicht. Lass uns das für die Zukunft merken, das wirkt. Eigene Sachen beschädigen und dann bitterböse PM rausgeben, das was beschädigt. Wir haben das als undemokratisches Verhalten bezeichnet. Okay, sehr schön. Also dann befeuern wir das Ganze nochmal ein bisschen über die Social-Media-Kanäle und dann auch die Nachberichterstattung dann auch dementsprechend. Ja, ich weiß ja nicht, da ja die ersten meinen Listenkandidaten da sind, könnte man, also ich weiß nicht, wird dann im Nachhinein vielleicht was über die AGÖA rausgegeben oder? Wenn ihr einen Bericht liefert, gerne. Also einen Blogbeitrag zu solchen Geschichten fände ich generell schön. Also alle Aktionen, die wir irgendwie haben, wenn dann dementsprechend die Kandidaten oder können ja auch Presseleute vor Ort irgendwie übernehmen, um was schreiben, da einen Blogbeitrag zu den Veranstaltungen machen würden im Nachgang. Ja, wie gesagt, ich versuche morgen dann auch mal, ich nehme ein Stativ und eine Kamera mit, dann versuche ich das Ganze auch mal auf Video zu haben. Tobi hatte, ich glaube Bernd hat es gestern auch schon angeboten, dass die das dann auch schneiden, dann können wir es ja auch auf YouTube hochladen. Ja, super. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Termin am 15.8. Da beginnt, wie vorhin schon erwähnt, die Vortragsreihe von Melanie zu Steuern, Lobbyismus und Korruption. Da ist gerade korrigiert worden, ab 19 Uhr. Gute Info, in der Mail stand ab 20 Uhr. Nee, ich habe das berichtigt eben. Okay, ich hoffe, Mel und der Mensch, der ihr da hilft, weiß Bescheid, weil in der Mail stand nämlich 20 Uhr drin, die an die Presse wohl rausgegangen ist, deren Presseverteiler. Also ich habe das da jetzt nach bestem Wissen und Gewissen reingeschrieben, weil ich ja direkt Kontakt mit Bielefeld habe und da steht eben drin ab 19 Uhr und insofern irritierte mich das jetzt etwas. Ja, das würde ich aber gerne nochmal abklären, weil vielleicht ist auch irgendwie ab 19 Uhr Aufbau oder so. Sami, hast du denn einen Link mit Text und so? Ach, Vako, ja. Ich gucke mal. Ich rufe Mail gerade mal an. Ja, super, danke. Moment, ich hab's euch doch gerade geschickt an die ÖA. Wohin? An die ÖA. Tutto komplett. Mailingliste oder was? Die Mailingliste, an wen wir verschickt haben und die Werbebotschaft. Und die sollte jemand übernehmen für heute Nacht, damit es morgen früh da ist. Ja, morgen früh muss es nicht raus, morgen im Laufe des Tages sollte es raus. Morgen früh werden wir nicht hinkriegen. Ich frage mich jetzt gerade nur, was hier los ist. Wenn ich jetzt schreibe, steht bei mir Dave K. Ich bin nicht Dave K. Also ich kann im Moment nicht in die Mails gleichzeitig reingucken noch. Also ich gucke jetzt in die Mail, die ich habe aus Bielefeld und gucke da nochmal nach. Super, danke. Gut, dazu haben wir auch schon sonst alles weitere besprochen. Da sollte bis morgen im Laufe des Tages dann die PM raus. Ja, ich hoffe, dass wir es frühzeitig, so frühzeitig wie möglich schaffen. Ja. Die Sache mit den Terminen, das ist ja jetzt auch nicht über den Verteiler der AGÖA gegangen, soweit ich weiß, sondern an die Pressekontakte, die Mel selber hat. Also wäre es ja vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ihr das schon über euren Verteiler geschickt habt und ja, da war ja generell auch mit PM so, was Listenkandidaten angeht, vielleicht da auch nochmal eurerseits ein bisschen anziehen, weil da ein bisschen Gnat auch war, weil die das zum Teil wohl irgendwie selber schreiben müssen und das nicht so toll fanden, aber das nur am Rande. Aber zentral war jetzt die Anmerkung, es ging ja vielleicht gar nicht über euren Verteilern, kann man das ja nochmal korrigiert schicken. Genau, also das habe ich auch gerade gesagt. Also erstens wird dazu morgen eine PM kommen. Das habe ich heute auch bereits mit Melanie besprochen. Die Kandidaten, wir sind darauf angewiesen, dass Kandidaten oder andere Leute, Helfer der Kandidaten, wie auch immer, Texte schreiben, weil wir einfach ja Personalmangel haben in der Hinsicht. Wir schaffen das selber sonst einfach, wir kriegen das selber einfach nicht gestemmt, deswegen sind wir da auf Texte der Kandidaten auch mit angewiesen. Ich habe da auch mit einigen schon persönlich gesprochen, für die das auch kein Problem ist. Gut, wenn das für manche ein Problem ist, dann ist das leider Gottes so. Wir brauchen da aber halt eben Unterstützung und wir schreiben nach besten Kräften. Zu der Termine-Sache haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Da hat sich jetzt netterweise und großartigerweise die WAKO gemeldet. Die wird morgen eine erste Terminankündigungs-PM schreiben, die wir dann nochmal alle uns anschauen können. Das wird über die AGÖA-Liste gehen. Da können dann auch noch Termine ergänzt werden, weil da natürlich dann alle Kandidaten auch berücksichtigt werden. Das hat auch in der Vergangenheit eben deswegen nicht geklappt, weil halt eben Menschen, Manpower fehlte. So, gibt es dazu noch Anmerkungen? Nee, ich habe nur gerade, also diese Bielefeld-Seite habe ich da noch mit reingepostet. Da können wir ja die Texte verwerten. Super. Steht denn da eine Uhrzeit drin? Fakt ist 19 Uhr. Wir sind ab 17 Uhr am Aufbauen. Also doch, gut, danke. Dann brauche ich nicht weiter zu suchen. Okay, danke für die Info. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Nächsten Termin ist 17. und 18.8. die EUVICON in Frankfurt. Das ist ja auch Bundespresse-Sache soweit. Denke ich nicht, dass wir da irgendwie was groß rausschicken sollten. Kann dann aber auch nochmal, da Melanie auch vor Ort sein wird und auch einen Slot halten wird, eben auch im Rahmen der Vortragsreihe Steuern, Lobbyismus, Korruption, sollte das natürlich auch dementsprechend nochmal über die Social-Media-Kanäle gehen. Krenes wird vor Ort sein und den Slot von Melanie aufzeichnen. Neben anderen weiteren Dingen und Materialien. Ja, dann kommen wir zum Thema Gamescom, 21. bis 25.8. Dazu habe ich auch vor ein paar Tagen eine Presseanfrage gekriegt für eine Live-Sendung der ARD am 26. Hatte mich eine Produktionsfirma kontaktiert, die Einspieler produziert für diese Live-Sendung. Da würden die gerne am 23.8. kommen und ja, was aufzeichnen. Da bin ich aber auch derzeit noch mit der Orga dann im Gespräch und mit Andreas Graf seitens NRW. Bruno hat eventuell vorzukommen, Cornelia hat wahrscheinlich vorzukommen, das mit denen abzusprechen, was wir dann konkret vor Ort machen werden. Und wie die Einspieler dann für die ARD-Live-Sendung aussehen könnten. Stand ist nicht möglich, ist, glaube ich, auch mittlerweile allseits bekannt. Die lokale Orga übernimmt Thomas Heek. Mike Nolte kümmert sich nicht mehr um die Teams und die Deadline für die Flyer. Das übernimmt im Moment Paki und Ali erstmal. Weitere Infos dazu werden dann noch folgen. Der Flyer ist bereits zurück von den Kreativen. Der ist auch bei uns im LAFO bereits im Umlauf. Ich weiß gerade aktuell nicht, ob er schon beschlossen ist. Und der Einleger ist noch in Planung. Gibt es da sonst noch Anmerkungen zum Gamescom? Ja, Thomas hatte mich darum gebeten, zu einem Helfer-Mumble einzuladen. Dass wir darüber hier über die regionalen Listen einladen und möglichst viele freiwillige Helfer akquirieren. für außen und innen ist, glaube ich, ausgefallen, der Infostand. Genau, innen ist ausgefallen, dazu ist auch bereits eine PM rausgegangen. Ach stimmt, die haben wir gerade oben ganz vergessen, glaube ich, die Gamescom. Ist die jetzt heute rausgegangen? Ich habe es gar nicht mehr mitgekriegt. Britta, hattest du da noch aufs Knöpfchen gedrückt? Habe ich da was gesehen? Weiß ich nicht, hatte dich angetwittert, dass ich die Gamescom-PM eingestellt hatte. Eine Minute AFK, wenn was Wichtiges gesagt wird, schreibt es nieder. Alles klar, danke. Ich konnte jetzt heute noch nicht in meine Mails gucken. Gut, also entweder ist sie schon raus oder sie ist jetzt in Kürze dann bald raus. Da steht auch noch mal was dazu drin, zu der Tatsache, dass wir nicht für die Podiumsdiskussion eingeladen waren und eben auch, dass unsere UPs dort keinen Stand haben können. Nichtsdestotrotz wird aber im Außengelände was stattfinden, es wird geflyert und ja, eine Aktion ist noch derzeit in Überlegung, weil wie gesagt auch Presseanfragen da sind. Joho. Ja! Genau, Janis, wegen dem Helfermama, gibt es da schon einen konkreten Termin? Wahrscheinlich nächste Woche, ich muss das noch mit Thomas abklären. Ja, so genau muss das nächste Woche sein, weil nächste Woche ja auch die Gamescom beginnt. Ja, das soll kurzfristig vorher sein. Also so hat er es sich gewünscht, ich bin da relativ frisch dazu gekommen, jetzt im Nachlauf von Mike. Und da sollen dann ganz konkret die Leute nochmal eingeladen werden, motiviert werden und dass man sich dann auf dem Mumble abspricht, wann wer da ist. Ja, ich fände es auch ganz super, wenn ihr vielleicht schon, aber da könnt ihr ja mit Paki und Ali auch nochmal quatschen, gegebenenfalls nochmal eine Mail rausschickt über die NRW-Liste und da um Hilfe bittet und schon mal so eine kleine Personaleinsatzplanung im Pad machen oder so. Es gibt ja ein Pad, wo ja Leute eingetragen sind. Das müsste nur nochmal aktualisiert werden und gecheckt werden, ob die Leute das noch wissen, die sich da eingetragen haben. Oder so. Aber ich denke, da ist der Dummfilm auch auf dem aktuellen Stand. Nee, ist er leider nicht, weil Mike da die Arbeit für gemacht hat und er das Pad jetzt auch lange nicht mehr bearbeitet hat. Das soll bis Freitag fertig sein, also die Personalplanung und dann nochmal eine Mail über die Listen schicken. Ja, weil er sagte nämlich auch sowas, dass er da aus Pets was rauskopiert hatte. Super. Gut, dann haben wir noch die Sache, Merkel in Recklinghausen, das wird dann, ich muss mal gerade aufs Datum gucken, was haben wir denn nächste Woche Dienstag? 23. ist Merkel in Recklinghausen, ist Freitag. Ja, ist auf jeden Fall Thema auch dann für die nächste Woche. Da spreche ich auch nochmal mit Mel und werde auch mit Sicherheit mit Solzken dann auch nochmal mich abstimmen, was dann jetzt genau da gemacht wird und dass wir das dann dementsprechend dann verwursten können. Gegebenenfalls werde ich dann halt im Laufe der Woche da schon Dinge anstoßen. Und wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Danke. Um mal reinzuschmeißen, dass ich der Koordinator für den Kreis da bin. Und an Material unterstütze ich euch, wenn ihr was braucht. Wir haben hoffentlich dann genug zusammen. Und an Orga müsst ihr dann halt sagen, was ihr braucht, ob ich da helfen kann. Ja, super. Vielen Dank für die Info. Gut, und dann haben wir danach dann noch die Stopwatching as Demo in Dortmund. Da haben wir ja auch gesagt, dass das dann dementsprechend von uns beworben wird. Und alle weiteren Termine sind jetzt auch so weit hinten, dass wir das, denke ich, dann auch nächste Woche besprechen könnten. Oder liegt da einem von euch noch was auf dem Herzen, was er auf jeden Fall jetzt heute dann noch angesprochen haben möchte bei den Terminen? Ich wollte nur auf den 28. noch hinweisen, auch wenn er noch weit in der Zukunft ist. Lest euch mal das Pad durch. Wir haben ja auch ein paar Leute aus... Wir haben im Vorstand, haben ja den Paki, wir haben zwei aus dem Landtag, den Daniel und Simona und möchten das halt für die Bürger gestalten. Und lest das Pad durch, da steht schon recht viel drin. Und ihr wisst, der Harry möchte das dann mit euch auch halt aufarbeiten. Ja, genau, das hatte er schon mal erzählt. Super Sache. Ich habe noch eine Frage an den Harald. Ja. Kommst du morgen Abend nach der Demo in Erklärens nach Aachen mit dem Bus? Kommt drauf an, wie lange das da geht, ob wir das dann noch machen, weil das sind halt gute 50 Kilometer von Erkelenz nach Aachen und dann wieder zurück, sodass das also dann mindestens eine Stunde Fahrt mit dem Bus ist und es macht sicherlich keinen Sinn, erst um 10 oder so dann bei der Kneipe anzukommen, wenn es schon dunkel ist und das Ganze dann natürlich keine Wirkung mehr erzielen kann. Ja, klar. Also, das heißt, es steht nicht fest. Aber ich finde es schön, also wenn er es macht, wenn er es hinhaut vom Termin her. Ja, könnt ihr das vielleicht auch außerhalb der Sitzung sonst besprechen, damit wir durchkommen? Das wäre ganz lieb. Gut, dann wären wir mit dem Termin soweit durch. Dann sind wir beim Punkt Sonstiges angelangt. Tour vom Piratenbus haben wir ja schon besprochen. Dann die Aktion, die der Andi gerade erzählt hatte. Das habe ich nur eingetragen von Sachen, die wir eben besprochen haben. Genau, hatten wir gerade auch schon. Dann haben wir hier noch den Punkt, die geplante Podiumsdiskussion, die vom Jens Ballerstedt initiiert wurde. Da steht bereits ein Termin, 5. September 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Universität zu Köln im Hauptgebäude Aula 2. Link ist drin. Vaku schreibt, sie hält uns auf dem Laufenden. Wie schön. Du bist auch mit drin in der Orga, ne? Warte, ich war gerade ganz woanders. Wir sind jetzt beim 5. September. Den Termin habe ich da reingeschrieben, das ist nämlich mein Termin. Ah, okay, weil ich mit dem Jens Ballerstedt einen Termin plane am 9. September in Düsseldorf. Ach so, das ist jetzt noch eine andere Podiumsdiskussion. Oh, okay, ja, dann erzähl du mal, Andreas. Ja, ich bin ja auch im Verein Mehr Demokratie und war auch schon ziemlich schnell unterrichtet. Und wusste, dass solche Podiumsdiskussion kommt. Ja, und Mehr Demokratie will hier in Köln eben auch eine Podiumsdiskussion machen. Und ja, wollte einen Direktkandidaten, da dazu sowieso auch zu meinem Bereich gehört, habe ich mich da gern zur Verfügung gestellt. Ja, wie man, wenn man den Link aufmacht, sieht man, wer da alles noch mit bei ist. Ist eine sehr nette Runde, würde ich sagen. Okay, aber ist jetzt ein Termin für dich als Direktkandidat? Ist ein Termin für mich als Direktkandidat, ja. Podiumsdiskussion zum Thema Mehr Demokratie. Okay, gut. Da besprechen wir in der Regel nicht die einzelnen Termine, weil ich denke, da haben, da hätten wir sonst einfach eine Menge zu tun bei 62 Direktkandidaten, die alle ja irgendwie auf Podiumsdiskussionen sind. Oder ist da jetzt irgendwas Besonderes an dem Termin, was wichtig für uns wäre? Nee, wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, dass irgendwelche Podiumsdiskussionen ruhig vielleicht kurz erwähnt werden können, um da noch mal ein bisschen Werbung hierfür zu machen. Weiß ich nicht. Sehe ich ein bisschen kritisch, weil das dann echt schon ein bisschen Termin-Spam wird. Also ich bin ja auch Direktkandidatin für Münster und da stehen noch so einige Termine an. Wenn ich das jetzt nicht mit 62, sondern auch nur mit der Hälfte mal nehmen würde, fände ich das schon ziemlich viel. Naja, da hier Podiumsdiskussion stand, Anfang September, Düsseldorf oder Köln, habe ich den Termin da einfach reingedrückt. Und wie gesagt, beim letzten Mal war das ja so gesagt, dass wir die Termine eigentlich alle haben wollten. Im Übrigen werde ich mich da mit 3 Bundestagsabgeordneten zopfen. Also von daher, so uninteressant finde ich den Termin schon mal gar nicht. Ja, habe ich in Münster auch 2 Bundestagsabgeordnete und unser Gesundheitsminister. Ich weiß nicht. Also ich sehe dem ein bisschen zwiegespalten entgegen. Also ich habe hier in Münster halt auch den Stresser, die kleinen Schmeik und den Daniel Bahr als Direktkandidaten, Mitbewerber. Also ich finde es gut. Frag doch mal allgemein bei den Mitgliedern der ÖA rum, was sie davon halten. Und entweder wir machen es oder wir machen es nicht. Ja klar, haut raus. Also ich finde es auf jeden Fall gut, das in der Terminsammlung drin zu haben und vielleicht fällt dann ja irgendwo auf, ihr macht was mit Bar und wir haben hier doch zudem gerade so tolle Plakate gebastelt oder was auch immer. Man muss dann ja nicht aus jedem lokalen Termin eine PM machen oder so, aber das in der Terminübersicht drin zu haben, fände ich schon ganz gut. Stimme ich zu. Ich habe einen Vorschlag, den ich machen würde. Wir könnten so eine Terminsammlung halt nur für die Direktkandidaten machen, auf einem ganz anderen Pad, das ist überhaupt kein Problem, dann hat man die Terminsammlung, aber hat das nicht unbedingt ewig vor Augen, den ganzen Kram und hat das trotzdem ein bisschen kleiner gemacht. Ja, aber sowas gibt's bereits. Also es gibt da bereits eine Sammlung der Termine, wo die Direktkandidaten ihre Termine bekannt geben sollen. Genau. Das würde dann auch den Effekt verhindern. Also der Effekt soll ja sein, dass in der ÖA-Sitzung, dadurch, dass auch noch aufgezeichnet wird, hier einige Zuhörer sind, vielleicht die ein oder andere noch über eine Podiumsdiskussion dann vielleicht auch noch mal aufmerksam wird und sich denkt, ach Mensch, da kann ich ja vielleicht auch hingehen. Es muss jetzt ja auch nicht so sein, also ich sehe es so, dass es ja auch nicht unbedingt so sein muss, dass man da jetzt jede einzelne Podiumsdiskussion wirklich bis ins Detail bespricht. Aber wenn man da eine Übersicht im ÖA-Pad drüber hat, finde ich persönlich das auch nicht schlecht. Absolut, das gehört in einen Terminkalender. Okay, ja gut, dann sollten wir das dann sammeln und dann halt in den nächsten Sitzungen dann aber nicht groß weiter irgendwie drauf eingehen, sondern dass die Termine dann einfach nur kurz benannt werden. Wäre das dann okay so für euch? Ja, das sind übrigens 61 Direktkandidaten, die wir haben in NRW. Okay, mit Einschränkung. Wenn jetzt jemand von uns mit Steinbrück, Merkel und Co. zusammensitzt, dann könnte man da was draus machen. Das wird bei Direktkandidaten wohl kaum der Fall sein, oder? Steinbrück kann schon möglich sein. Also das ist Wahlkreis Mettmann 1. Da ist Steinbrück Direktkandidat. Und der Wintermute hat ja aufgerufen zu spenden, damit die 25.000 Euro zusammenkommen, damit Steinbrück mit ihm auf das Podium geht. Genau, das wird für uns auch nochmal Thema dann Anfang September, wenn die Pledge ausläuft. Sehr schön. Ja, das war echt eine sehr witzige Sache. Ja, wo sollen diese kleinen Sachen jetzt gesammelt werden? Machen wir da einen eigenen Punkt hier im Pad jeweils oder haben wir da ein eigenes Pad oder eine Liste? Ja, würde ich einfach mit reinpacken dann, also jetzt mein Vorschlag, das ins Pad mit aufzunehmen, so wie es jetzt auch der Fall war. Und es kam ja auch bereits der Aufruf von Martin und wir kommen auch gleich nochmal kurz zu dem Punkt, den Aufruf können wir danach dann ja auch nochmal machen, dass die Büro-Presse-Piraten, also Pressepiraten vor Ort, da dann halt sonst gegebenenfalls auch nochmal reingucken, weil die haben in der Regel solche Termine ja auch auf dem Schirm. Irgendwer hat gerade entfärbt, falls derjenige zuhört, kannst du das rückgängig machen? Kurz, vom Unterstrich kam gerade eine Frage wegen der NRW-Info freischalten. Das kann der Daniel Sann unter anderem auf jeden Fall machen. Dank dir. Gerne. Ja, aber warum macht ihr nicht das über den Google-Kalender oder Berti-Kalender, wie und über Monitoring und Terminscouting besprochen? Hallo, es sind viele Leute froh, wenn irgendjemand irgendwo eine Podiumsdiskussion mitmacht. Ja, es geht darum, dass das da auch eingetragen werden muss und das muss ja auch dann sonst einer übernehmen. Wenn du die Zeit dafür hast, das zu tun, gerne. Kinder, ich kann euch nur eins sagen. In zig verschiedene Kalender immer irgendwo was einzutragen, ist mehr als mühsam. Ja, wir haben zu viele Kalender. Okay. Ja, vor allen Dingen, wenn sie nicht funktionieren. Ja, wenn die Leute nochmal ein bisschen Werbung hier dann haben möchten, im Rahmen der Sitzung dann auch, dann werden sie da schon ihre Termine eintragen. Deswegen können wir da eh niemanden zu, ja, aber können wir dann ja die Termine, die reingepackt werden, die Podiumsdiskussion dann auch nochmal benennen. Gut, dann kommen wir noch genau zu dem Thema Termine aus den Kreisen, beziehungsweise was in den aus den Kreisen eventuell für uns interessant sein könnte, wichtig sein könnte zu wissen. Gibt es da jemanden, der was erzählen möchte, der berichten möchte? Das vielleicht nicht, aber ich hätte noch einen Punkt, der jetzt so ein bisschen drüber gegangen ist. Ich habe gerade noch zwei Sachen nachgetragen. Es ging um die zwei Demos am 31.08. und am 14.09. Ja, die haben wir geschoben für die nächste Woche, weil die Termine noch weiter weg sind. Ja, ist okay. Ich wollte eigentlich nur kurz anmerken oder die Bitte äußern, dass jetzt sich vielleicht schon mal der eine oder andere überlegen sollte, wenn es geht, auch da mal aufzuschlagen, weil die Themen, die werden in NRW sehr viel beachtet. Das gibt sehr, sehr viel Wählerfeedback und bis jetzt war die Piratenpräsenz auf diesen Demos eher mager. Ja, aber wenn du möchtest, dass da Piraten aufschlagen, dann schick das doch über die NRW-Infoliste. PM kommt ja dann eher recht kurzfristig, oder? Das ist schon klar. Ich wollte es auch nur hier nochmal anmerken, es wird auch so kommen. Da hatte ich auch bei der ersten Demo entsprechend gemacht. Das war in Düsseldorf die größte. Da waren irgendwo so 7.000, 8.000 Leute da und weit verstreut vielleicht maximal 8, 9 Piraten. Ich sage auch nochmal was an der Stelle. Das Wahlkampf-Mumble ist ja schon so gedacht und haben wir auch gemacht. Eine Terminschiene für die Folgewoche und dann auch ein bisschen Ausblick. Da stehen natürlich längst noch nicht alle Sachen drin und es waren noch nicht alle Kreise da. Das hätten wir auch die letzte Woche gerne in der Vorstandssitzung nochmal beworben, dieses Wahlkampf-Mumble, dass da ein paar mehr hinkommen. Wir machen euch aber eigentlich im Grunde die Terminschiene ja auch immer, alle Termine, die da auch aus den Orten kommuniziert werden, haben wir ja auch dann weitergesendet und das könnt ihr auch gerne mitverwenden. Es gab auch konkrete Anfragen in diesem Wahlkampf-Mumble nach Hilfe, auch was PM und so angeht, aus den Kreisen. Ob die Leute jetzt hier sind, weiß ich nicht genau. Sonst vielleicht von eurer Seite nochmal ansprechen. Also die Infos waren alle in der Infomail mit drin. Wer da genau wie Hilfe braucht, wer das jetzt im Einzelnen alles war, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Und ich würde gleich gerne noch zu gegebenem Zeitpunkt was sagen zu dem Post, den ich eben 22.30, 55 an die ÖA gemacht habe. Ich habe eben nochmal mit Melanie gesprochen, die herzlich grüßt und jetzt ins Bett geht. Und ich hätte dann gerne noch gewusst, Sasa, du hast eben irgendetwas gesagt, bevor es dann plötzlich wieder zu anderen, zwei anderen Themen ging. Was war das? Was sollte jetzt berichtet werden? Ob eventuell bei euch noch irgendwelche Aktionen geplant sind, anstehen, die eventuell für uns von Interesse sein könnten, ob Hilfe angeboten werden kann, ob Hilfe benötigt wird, Kontakt zu den Kreisen. Also da ist ja normalerweise eigentlich auch der Christian Gebel, das wurde ja auch so kommuniziert, als sich das Team neu aufgestellt hat, Ansprechpartner sein, gerade wenn es auch um Hilfe bei den bei Schreiben von Pressemitteilungen und dergleichen geht, muss wahrscheinlich wohl nochmal kommuniziert werden. Ich werde Christian da nochmal drauf ansprechen, dass der da auf die Kreise nochmal zugeht. Und sonst, dass wir halt einfach nochmal so ein bisschen Feedback kriegen, falls doch Termine untergegangen sind und sonst vielleicht auch wir noch personelle Unterstützung kriegen könnten. An der Stelle, Entschuldigung, Sam. Schon gut. Vielleicht sagst du Christian auch nochmal, also ich habe das ja auch dir schon mehrfach gesagt, dass bitte die Kreispressesprecher zumindest im Wahlkampf vielleicht auch einfach hier in die Sitzung mitkommen und wenn es nur für den Zeitraum jetzt ist, und vielleicht ergeben sich daraus auch Leute, die auf Landesebene mitarbeiten wollen, aber dass Christian vielleicht die Kreispressesprecher auch nochmal dazu anhält, vielleicht in die Sitzung mit reinzukommen. Ja, danke, das werde ich ihm nochmal sagen. Hat Martin jetzt auch rumgeschickt. Achso, okay. Wollte ich gerade sagen, der Clay hat das rumgeschickt, ne? Ja, so, dann hatten wir das hier schon besprochen. Ach, wir hatten das in der letzten Sitzung bei uns auch besprochen, dann hat er das wahrscheinlich daraufhin gemacht, ja. Deswegen bin ich ja auch doppelt hier. Und Saskia, welche Mail meintest du jetzt, den Fototermin? Welche Mail? Nee, eben die Mail, die Vaku meinte, war, die Kreispressesprecher anzuschreiben. Das, was ich eben noch meinte, ich habe eben noch mal mit Melanie telefoniert, weil ja die PM noch mal in Rede war für ihre Vortragsreihe. Und diese Frage, was da jetzt drin stand, an die Pressemeldung, die sie, Mitteilung, die sie verschickt hatte. Und das war ab 8, Bielefeld, 15.8. ab 18 Uhr für Presse ist sie da. Ab 19 Uhr beginnt der Vortrag, Dortmund 19.30 am 21.8. und Essen, wie ihr da seht. Die können alle gerne in der PM kommuniziert werden und auch so mit dem Zusatz und andere Termine. Also, dass das nicht so ein Einzelner ist. Also, sie sagte, die können da gerne alle rein, weil die alle fix sind. Genau, das habe ich heute auch schon mit ihr so besprochen. Dann habe ich mich da wohl verlesen mit den 20 Uhr, dann passt das mit den 19, beziehungsweise dann jetzt sogar dann 18 Uhr für die Presse da. Danke nochmal für die Info. So, gehen wir jetzt weiter Termine durch. Dann Genau, also jetzt sind wir bei dem Bericht aus den Kreisen. Termine an sich ist ja abgeschlossen. Jetzt eben, was die Kreise uns noch sagen können, was wir eben noch nicht so auf dem Schirm haben. Ne, verstehe ich jetzt nicht. Hier steht noch drin, 30.8. öffentliche Vorstandssitzung in Paderborn. Das ist bei den Terminen. Und Das haben wir aber geschoben auf nächste Woche, weil der Termin noch weiter weg ist. Alles klar, dann muss ich mich auch nicht mehr wundern. Wieso nicht mehr wundern? Was meinst du? Dass darüber nicht gesprochen wird. Wie darüber nicht gesprochen wird? Es war mir entgangen, dass ihr das auf nächstes Mal verschoben habt, weil es hier drin steht. Da reden wir gerade aneinander vorbei, oder ich verstehe alles, alles gut. Ja, ich glaube, ich verstehe dich gerade nicht ganz. Okay. Macht nichts, ist okay. Wir werden uns darüber unterhalten für den 30.8. 7.9. ist natürlich noch die etwas größere BGE-Veranstaltung, die auch vom LAFOR beschieden worden ist. Die ist nicht klein, die sollte man eventuell ein bisschen hervorheben. In Bielefeld ist die allerdings. Ja, da hatte ich ja auch schon in der LAFO-Sitzung gesagt, also da wäre es ganz klasse, wenn wir dann von euch da auch Unterstützung kriegen. Und das habt ihr ja auch zugesagt. Weil am selben Tag ist die Freiheit statt Angst, die auch noch irgendwie verarbeitet werden muss. Und wir brauchen da halt dringend eure Mithilfe bei den ganzen Sachen. Wir kriegen das uns einfach nicht gestemmt. Dafür steht zu viel an. Sollt ihr bekommen, aber es ist keine kleine Veranstaltung und nicht regional. Nee, das wissen wir ja. Da hatten wir ja in der LAFO-Sitzung auch ausführlich drüber gesprochen. Deswegen ja, haben wir dann ja auch dem Finanzantrag zugestimmt und das sollte auf jeden Fall was draus gemacht werden. Wie gesagt, da sind wir halt nur dringend auf eure Unterstützung angewiesen, weil in dem Zeitraum und dann ja sowieso auch, dann beginnt wirklich die heiße Wahlkampfphase, eine ganze Menge ansteht und es wäre wirklich ganz, ganz großartig, wenn wir noch einige, viele Leute mehr hätten, die Pressemitteilung schreiben, die lektorieren und so weiter und so fort, die Social-Media-Kanäle bespielen. Das sind doch im Moment noch nicht mal eine Handvoll Leute, die da wirklich aktiv viele Dinge tun. Oder vielleicht eine Handvoll Leute. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Ich möchte aber dann auch sagen, in Richtung Bali und Bielefeld, ähnlich wie Sami, schweren Herzens werde ich nicht nach Berlin gehen und nach Bielefeld kommen. Ich bin AGÖA, ich bin Krähennest. Schauen wir mal, kriegen wir hin. Super. Ich muss dann doch nochmal eingrätschen wegen Verschieben auf die nächste Woche. Das ist am 30.08. Und ich hatte schon an Paki geschrieben, ich fände es wichtig, dass ich früh genug auch an einem Samstag zum Verteilen am Infostand Flyer habe für diese Veranstaltung, damit ich mache eine Pressemitteilung, die gebe ich euch dann auch noch zum Drüberfliegen, reiche ich euch die rein. Und ansonsten müssten wir da richtig gut Werbung für machen, ne? Ja, also Flyer ist ja auch Sache der Kreativen, nicht AGÖA. Für die PM als solche ist das aber Sache dann für nächste Woche, weil dann ist immer noch nur über eine Woche, noch anderthalb Wochen hin bis zum Termin und dann kann alles weitere besprochen werden. Also wir schaffen einfach mehr personell nicht. Wir haben diese Woche einiges auf dem Schirm. Wir haben mindestens drei Pressemitteilungen, die raus müssen, die geplant sind. Da sind noch keine unbeplanten Dinge mit drin. Helft gerne mit, schreibt die Sachen. Umso mehr können wir dann auch raushauen, wobei ich aber auch nicht dazu hinkommen möchte, dass wir jeden Tag mehrere Pressemitteilungen rausschicken, sondern einmal die Woche eben dieses Termine-Ding und nur im äußersten Notfall zwei Pressemitteilungen an einem Tag, wenn es aus irgendwelchen Gründen gar nicht anders geht, aber da wäre es eine Regelrecht, wenn wir am Tag eine PM rausschicken. Sasa, wir verstehen uns tatsächlich heute, Mist, macht aber nichts. Ich kläre es mal auf. Die Pressemitteilung schreibe ich, ist völlig in Ordnung. Ich wollte nur, dass ihr euch drum kümmert, was das für ein Flyer sein soll, den ich dann auch früh genug habe zum Verteilen. Das mache ich nämlich. Vorstandsgedönse. Ja, ich bin jetzt hier voll in AGÖA, also Vorstand ist gerade ausgesendet. Gehört aber dazu, wenn ihr als Vorstand eine Veranstaltung in Paderborn macht, eine öffentliche, dann gehört es dazu, dass in Paderborn früh genug Flyer da sind zum Verteilen. Und den Flyer müsstet ihr bei den Kreativen den Auftrag geben. So war das gemeint. Sami, ich bin gerade in der ÖA-Sitzung, wenn ich da mal so einschreiten darf. Ich wollte gerade sagen, ich bin hier gerade jetzt nicht direkt Landesvorstandsmitglied. Also da kannst du mich dann sonst, gut, habe ich jetzt auf dem Schirm, aber ansonsten bei solchen Dingen dann anders ansprechen. Das wäre ganz gut. Ich grätsch mal rein. Bali und Sammy, nach der Satzung hier würde ich euch vielleicht gerne noch mal in AG-Events treffen, wegen der Veranstaltung. Okay. Super. Sehr schön, prima. Und entschuldige, Sasa, dass ich das durcheinander geschmissen habe. Ich war in erster Linie bei der Veranstaltung jetzt wegen AGÖA auch und habe da einfach Vorstand mit reingezogen. Tut mir leid. Ja, ist ja kein Ding. Ich hab da halt auch eine Doppelrolle und ja, ich versuch's halt nur für mich sauber zu trennen, damit ich einfach mit der Arbeit nicht völlig durcheinander komme und da ein bisschen strukturiert bin. Ja, musst du. Ist richtig so. 100%. Okay, gibt es denn sonst noch was wir auf dem Schirm haben sollten? Weil sollte das dann jetzt nicht der Fall sein, dann ich muss noch den Termin bekannt geben, nächste Woche wieder am Dienstag um 21 Uhr. Wir freuen uns über zahlreichen Besuch und ganz viel Aktivität. Macht mit. Wir sind ein ganz lustiges Team, denke ich, und haben eigentlich auch Spaß, auch wenn ich heute ein bisschen müde und wirsch bin. Ja, ansonsten schließe ich dann die Sitzung und dann können wir dann jetzt in den lockeren Teil hier übergehen, denke ich, oder? Ich wollte nur sagen, ich habe da unten die Vorlage für den Coco-Kalender eingefügt. Das heißt, ihr werdet eingeblendet, sobald ihr das ins Wiki kippt. Super, danke nochmal für den Hinweis. Und dann schließe ich die Sitzung um 22.43 Uhr. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.